deutschen neun Sprachen. Den Überwinder, den starken Gott, den starken Gott, den Herr der Herrlichkeit. Oh, oh, oh, la, la, la. Chanama, oh, la, la, la. Oh, vale, vasava, la, la, la. Wir heben dich, unseren Gott, wir heben dich, den Schönsten der Schönen. Papa, den Herrn. Oh, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Und wir sind in dir gefunden. Wir sind in dir. Es sind Ströme seiner Herrlichkeit und sie fluten und sie fluten und sie fluten von seinem Thron und sie fluten in dich und sie fluten in dich und sie fluten und sie fluten und sie überfluten. Sie überfluten dich, sie überfluten unser Land, sie überfluten diese Welt. Danke für deine Ströme. Oh, lass diese Ströme durch dich fließen. Lass diese Ströme alles wegwaschen, was da nicht reingehört. Lass sie einfach alles wegwaschen. Oh, das ist reines, klares Wasser, was von seinem Thron kommt. Und es wäscht alles weg. Oh, was gar nicht zu dir gehört. Haha. Traurigkeit zum Beispiel. Es passt gar nicht. Und Freude. Freude komm. Freude. Freude. Gib dir statt eines verzagten Geistes ein Lobpreisgewand. Ein Lobpreisgewand. Oh, schüttel mal diese alten, schweren Mäntel ab. Oh, die die sich da drauf gelegt haben. Ab damit, ab damit, ab damit, ab damit. Gehören gar nicht zu den Söhnen Gottes. Oh. Die Söhne Gottes laufen mit leichten Mänteln. Mit Lobpreismänteln und Herrlichkeitsmänteln. Schüttel dich nochmal. Oh, danke, Herr. Für Freiheit, für Freiheit, für Freiheit. Wir rufen Freiheit aus. Wir rufen Freiheit aus. Oh, sag mal, ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Ich bin frei. Mein Herr hat mich frei gemacht. Mein Herr hat mich frei gemacht. Mein Herr hat mich frei gemacht. Und ich habe nicht mehr einen Geist der Knechtschaft, dass ich mich wieder fürchten würde und müsste. Sondern ich habe einen Geist der Sohnschaft empfangen. Oh, ein Geist der Sohnschaft. Der Sohnschaft. Der Sohnschaft. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind nicht Knechte der Furcht. Wir sind nicht Sklaven der Finsternis. Du bist nicht mehr Sklave der Finsternis. Du bist nicht mehr ein Sklave von Abhängigkeiten. Du bist nicht mehr ein Sklave von Unfreiheiten. Sondern du bist frei gemacht. Halleluja. Wir greifen diese Freiheit. Wir greifen diese Freiheit. Wir greifen diese Freiheit auch von komischen Gedanken. Von kritischen Gedanken. Immer irgendwas Blödes rumzudenken. Sag mal, ich bin frei davon. Ich dulde das nicht mehr. Es gehört nicht zu mir. Ich habe reine Gedanken. Ich habe gute Gedanken. Ich denke die Gedanken Gottes. Über mich und über die anderen. Nichts anderes kommt bei mir in die Tüte. Weil einer hat meine Freiheit erkauft. Und er ist dafür gestorben und er ist dafür geschlachtet worden. Gott, der größer ist. Und er sagt dir heute Morgen, ich hatte den Eindruck, dass jemand da ist oder mehrere und du hast irgendwie in den letzten Tagen eine schlechte Nachricht oder Diagnose oder irgendwas bekommen. Und ich hatte den Eindruck, Gott sagt, bin ich nicht größer als diese Herausforderung? Bin ich nicht größer als das, was gegen dich gekommen ist? Bin ich nicht größer als diese scheinbare Unmöglichkeit? Bin ich nicht größer? Und du musst ihm antworten. Was antwortest du? Ist er größer? Herr, du bist größer. Du bist größer als diese Herausforderung. Du bist größer als das, was der Feind gegen mich gebracht hat. Herr, du bist größer. Du bist größer. Größer. Halleluja. Halleluja. Was sagt er? Sei nicht niedergeschlagen und mutlos. Sondern sei stark und mutig. Stark und mutig. Erschrick nicht und fürchte dich nicht. Sag mal, ich fürchte mich nicht. Denn mit mir ist der Herr. Und er ist immer mit mir, wo ich auch gehe. Und er streitet für mich. Er streitet für uns. Er streitet für seine Söhne. Er streitet für seine Söhne. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Sondern der Größere ist da. Der Größere. Größere. Nimm den Größeren. Nimm den Größeren auf. Nimm ihn auf. Nimm ihn auf als den Größeren. Nicht den Schwachen, sondern er hat überwunden. Er war schwach am Kreuz. Aber er hat überwunden und er ist der auferstandene Herr. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Und keiner kann ihm das Wasser reichen. Und keiner kann sagen, aber ich bin größer. Weil er der Größte ist. Und weil er stärker ist. Vertrauen. Er steht zu dir. Er steht zu dir, egal was der Feind dir eingeredet hat. Er steht zu dir, auch wenn du vielleicht einen Fehler gemacht hast. Er steht zu dir. Er steht zu dir. Er steht zu dir. Du bist seine Gerechtigkeit. Du bist sein Augapfel. Und er liebt dich so. Er liebt dich so. Er liebt uns so. Es wird uns immer bewusster, wie sehr uns liebt und wie tief seine Liebe geht. Halleluja. Uhu. Deshalb haben wir gut lachen. Oh, lassen Sie ihm nochmal ein Siegesjubel geben. Jesus, wir jubeln dir zu. Weiteren Jubel geben, und zwar für dein Land, wo, für das du stehst, für deine Stadt, für die du stehst. Lass uns den größten Jubel geben, weil Jesus, Halleluja, ist der Sieger, Jesus ist der Herr, Jesus ist der König über Deutschland, der Schweiz, Österreich, Frankreich, Europa, England, dieser Welt. Halleluja, über jeder Stadt, über jeden Menschen, über jede Regierung. Halleluja, lass uns seinen Namen groß machen und ausrufen. Jesus! Und die Söhne, diese starken Söhne, diese Armee Gottes, sie steht auf. Sie steht auf. Sie ist nicht mehr länger ohnmächtig, sondern sie ist stark. Sie ist stark. Sie ist stark, diese Armee. Sie ist stark, diese Armee. Weißt du, du wirst gestärkt an diesen Tagen. Das heißt, von David, er stärkte sich im Herrn, als diese Bedrängnis gegen ihn kam, die Feinde gegen ihn kamen und sogar das eigene Volk gegen ihn kam. Und er stärkte sich im Herrn. Und weißt du, wir machen diese Konferenzen auch, damit das Volk gestärkt wird und damit wir uns stärken im Herrn. Halleluja. Um den Herausforderungen begegnen zu können. Mit Leichtigkeit, dann springen wir einfach drüber. Wir springen einfach drüber. so wunderbar, Herr. Halleluja. Und jetzt sag mal noch zu deinem Nachbarn, und du bist auch wunderbar und so geliebt. Halleluja. Du bist so geliebt. Halleluja. Wow. Halleluja. So geliebt. Preis den Herrn. Halleluja. Hat jeder einen Platz von euch? Wenn jemand noch keinen hat, dann schauen die Ordner noch nach Plätzen. Genau. Halleluja. Halleluja, genau. Halleluja, preist den Herrn, ihr Lieben. Ich mache es heute Morgen mal so wie Catherine gestern Abend. Ich fange mal an mit meinen Büchern heute. Das ist doch professionell, oder? Halleluja. Ja, es sind ja einige auch zum ersten Mal hier. Und deswegen möchte ich einfach ganz kurz darauf hinweisen, weil ich glaube, dass es sehr gute Mentoring-Tools sind, auch für dich, um wirklich in dieses Leben, in und aus der Herrlichkeit Gottes hineinzukommen. Ja. Mein erstes Buch, Reise in die Herrlichkeit, das gibt es in, glaube ich, 7 Sprachen inzwischen. Englisch, Französisch, Rumänisch, Chinesisch, Russisch, Spanisch, also verschiedene Sprachen. Dieses Buch hat schon ganz, ganz vielen Menschen geholfen, wirklich um in diesen Lebensstil oder überhaupt, um erstmal zu realisieren. Viele haben mir geschrieben und gesagt, hey, ich habe dieses Buch gelesen und ich hatte immer diesen Hunger nach mehr in mir, aber jetzt weiß ich, dass es das wirklich gibt. Amen. Und jetzt weiß ich auch, dass es für mich ist und jetzt weiß ich, dass ich es haben kann. Ja, also dieses Buch wird dich massiv ermutigen, um wirklich im Glauben in diese Dimension des Herrlichkeitslebens, dafür stehen wir hier, deswegen heißen wir nicht umsonst Glory Life, um in diese Dimension des Herrlichkeitslebens hineinzukommen. Dieses Buch wird dir helfen, ist ein Türöffner. Ich mache jetzt in 3 Wochen mache ich ein Seminar in Schaffhausen in der Schweiz mit dem Titel Reise in die Herrlichkeit, ein Tagesseminar. Ja, da sind sie, die Schaffhauser. Halleluja, preist den Herrn, Steve, Pastor Steve, und Halleluja. Halleluja, wunderbar. Preist den Herrn, genau, ich freue mich drauf. Reise in die Herrlichkeit, das ist mein erstes Buch. Das zweite ist Söhne der Herrlichkeit. Hier geht es darum, dass dein Bewusstsein gebaut wird, wer du bist in Christus. Übrigens in allen meinen Büchern sind immer viele aktuelle Zeugnisberichte, auch starke Zeugnisse von dem, was Gott tut, Wunderberichte, Heilungsberichte und so weiter, ungewöhnliche Wunder und so weiter. Auch in diesem Buch. Und dieses Buch haben schon öfters Gemeinden oder auch Hauskreise verwendet, um kapitelweise einfach da hineinzugehen, von Woche zu Woche kapitelweise hineinzugehen und sich da wirklich auch etwas zu bauen, einfach in diesem Bewusstsein, wer du als ein Sohn und als eine Tochter Gottes bist. Söhne der Herrlichkeit. Preist den Herrn. Auch das gibt es in verschiedenen Sprachen. Im Englischen hat das Vorwort Sid Roth geschrieben, in der englischen Ausgabe. Also das kannst du am Büchertisch finden. Söhne der Herrlichkeit. Das ist mein zweites Buch. Das dritte Buch, mein kürzestes Buch, preist den Herrn. Aber das hat es in sich, das ist die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist ein besonderes Buch, weil es gibt dir, auch das gibt es in mehreren Sprachen, es gibt dir eine prophetisch-kirchengeschichtliche Outline sozusagen, die dich hinführt zu der Zeit, in der wir jetzt leben. Ja, weil manchmal ist es so, du sprichst von der Herrlichkeit oder die Leute hören von Glory Life und dann denken sie, ah, das sind irgendwie solche Spezialisten, die beschäftigen sich mit der Herrlichkeit. Das ist nichts für normale Gemeinden, so ungefähr. Dieses Buch zeigt dir, dass wir gerade jetzt wirklich im Zeitalter oder in das Zeitalter der Herrlichkeit in der Gemeinde Jesu insgesamt eintreten. Es zeigt es dir kirchengeschichtlich, es zeigt es dir von den verschiedenen Wiederherstellungsbewegungen her. Das ist nicht ein Steckenpferd hier von Glory Life, sondern es ist eine weltweite Bewegung, die Gott jetzt wirkt. Und es zeigt dir auch, hey, so positionierst du dich, damit du ein Teil davon bist. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ist hier ein Pastor oder geistlicher Leiter von einem Werk und du bist hier und das interessiert dich und du hast dieses Buch noch nicht, dann streck mal kurz deine Hand aus. Ja, okay, but you need it in English. Yeah, I've got it in English somewhere. Sabrina, get it in English for her. Okay, praise God. Es sind Pastoren aus London. Halleluja. Herzlich willkommen. You're gonna get it. Okay. Und dann mein viertes Buch war 50 Herrlichkeitslebenslektionen. Das sind Lektionen, das ist das einzige Buch, das es nur auf Deutsch gibt. Das sind Lektionen für dein Leben natürlich, übernatürlich, entstanden aus unseren Gloryhäusern. Wir haben ja Gloryhäuser bei uns überall im ganzen deutschsprachigen Raum verteilt über inzwischen fast 50 Gloryhäuser Österreich, Deutschland, Schweiz. Und da haben wir alle zwei Wochen eine Lektion, die von mir kommt. Und diese Lektionen, inzwischen gibt es da 250 Lektionen oder so, wir machen das schon seit einigen Jahren, oder 300 Lektionen, aber das sind 50 entscheidende Schlüssellektionen aus diesen Glory House Lektionen. Und es ist so aufbereitet, dass es sich wirklich super eignet, zum einen zum Selbststudium, zum anderen auch eben für Glory Häuser oder Hauskreise oder Bibelschulen und so weiter. Also es ist wirklich ein Lehrmaterial, bekommst du auch hinten am Büchertisch. Okay, und dann mein jüngstes Buch ist vor eineinhalb Jahren rausgekommen. Das ist der Abschluss, sage ich mal, der drei Herrlichkeitsbücher, heißt Im Zentrum der Herrlichkeit. Ich glaube, das ist das Buch, das am tiefsten geht, was ich werde heute Morgen auch darüber predigen, ein bisschen das Anschauen der Herrlichkeit Gottes angeht. Das führt dich richtig tief da hinein, auch mit starken Wunderberichten bis hin zu Totenauferweckungen hier von dem, was Gott gerade in den letzten Jahren getan hat. Und das wird dich wirklich in die Tiefe führen. Wer von euch geht gerade seit einiger Zeit durch wirklich eine heftige Zeit, vielleicht durch eine Krankheitsphase und du bist wirklich heftig herausgefordert und du brauchst wirklich etwas vor Augen, was dich da durchbringt. Okay? Komm her. Du kriegst es. Ja, du kriegst es. Umsonst. Stell dir mal vor. Das Wasser des Lebens umsonst. Halleluja. Weil das wird dir vor Augen stellen, was du brauchst, um wirklich durchzukommen in dieser Zeit. Der Bruder Jün, habe ich vom Isaac gehört, der auch ein Vorwort oder eine Empfehlung geschrieben hat. Der ist durch eine schwierige Zeit gegangen, weil seine Frau sehr krank war. Und in dieser Zeit hat ihm der Isaac einige Kapitel aus diesem Buch übersetzt und vorgelesen. Und er hat gesagt, er wurde so ermutigt, einfach in dieser Zeit, um richtig gut da durchzukommen. Also preis den Herrn. Es wird dich ermutigen. Halleluja. Für alle die alle fünf Bücher schon haben und du möchtest aber weiterkommen im geistlichen Leben, ich sag dir, zu Weihnachten wird mein sechstes Buch rauskommen. Geistliche Leiterschaft, deine Bestimmung. Ja, das wird im Grain Press Verlag rauskommen, ist gerade im Lektorat drin. Also wenn du ein Weihnachtsgeschenk brauchst, kannst du schon mal vormerken. Okay, Halleluja. Preis den Herrn. Sag mal zu deinem Nachbarn, eine neue Zeit. Das ist unser Thema an diesem Wochenende, eine neue Zeit. Und ich habe es gestern in der Begrüßung schon gesagt, eine neue Zeit bedeutet immer aus der Sicht Gottes eine neue Dimension der Wirksamkeit Gottes. Gott ist nicht einfach nur in historischen Abschnitten interessiert, sondern Gott gießt seinen Geist aus. Tatsächlich, um dir das mal in einen theologischen Horizont zu stellen auch, weil du sagst, ja was, eine neue Zeit, was bedeutet das? Schau, tatsächlich ist es so, seit 2000 Jahren hat Gott eine neue Zeit für diese Erde freigesetzt. Durch die Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten hat eine neue Zeit für diese Erde gestartet. Amen. Die Zeit des neuen Bundes. Und was beinhaltet diese neue Zeit des neuen Bundes? Es beinhaltet, und jetzt sage ich dir was vielleicht für dich überraschend ist, aber es bedeutet tatsächlich, bereits durch die erste Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten hat Gott etwas von der Herrlichkeit, die für diese Welt noch in der Zukunft liegt, nämlich für den neuen Himmel und die neue Erde bestimmt ist, von der in Offenbarung 22 die Rede ist, 21 und 22, ein neuer Himmel und die Herrlichkeit Gottes wird ungetrübt in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde leben. Es wird eine Erde sein, ja, sie wird verwandelt sein, aber wir werden darauf leben und wir werden ungetrübt die Herrlichkeit Gottes erleben. Aber ich sag dir was, mit der Ausgießung, mit der ersten Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten hat Gott bereits etwas von der Substanz dieser zukünftigen Herrlichkeit ins Jetzt dieser Welt hineingebracht. Amen. Deswegen sagt Paulus, wir haben geschmeckt die Kräfte der zukünftigen Welt. Von welcher zukünftigen Welt spricht er? Von diesem neuen Himmel und von dieser neuen Erde. 2. Korinther 5, 17 kannst du in einer Übersetzung finden. Das ist auch in dem Bedeutungsspektrum von 2. Korinther 5, 17. Die Basisbibel übersetzt es so: Wenn jemand in Christus ist, dann gehört er bereits zur neuen Schöpfung. Er ist eine neue Schöpfung. Und indem er eine neue Schöpfung ist, gehört er auch bereits substanzmäßig, wesensmäßig von der Natur her zu dieser neuen, zukünftigen Schöpfung, die eines Tages alles komplett übernehmen wird. Amen, kannst du sehen. Also wenn du eine neue Schöpfung bist, wenn Jesus in dir lebt, wenn Jesus in dir ist, dann kannst du mal jetzt gerade mal zu deinem Nachbarn sagen, ich gehöre bereits zur neuen Schöpfung. Du bist schon ein Teil davon. Du bist schon ein Teil dieser endgültigen Neuschaffung, die Gott eines Tages wirken wird. Und durch den Heiligen Geist ist etwas, pass gut auf, durch den Heiligen Geist ist etwas von dieser Substanz bereits in dir drin. Amen. Halleluja. Amen. Du kannst dir mal auf den Bauch klopfen und sagen, da ist etwas von der Substanz der zukünftigen Welt. Manche haben ein bisschen mehr Substanz da unten, manche haben ein bisschen weniger. Preis den Herrn, aber... Halleluja. Aber jetzt sage ich dir was. Innerhalb dieses Zeitfensters der neuen Zeit, das seit 2000 Jahren läuft, hat Gott immer wieder über die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte, musst du nur nachlesen, immer wieder neu seinen Geist ausgegossen. Richtig? Und die Bibel sagt sogar, am Ende der Zeit wird die Herrlichkeit noch größer sein als am Anfang. Das heißt mit anderen Worten, Gott kommt sozusagen, du kannst es so beschreiben, in Wellen der Ausgießung seines Geistes, seiner Herrlichkeit. Und er geht dabei von Herrlichkeit zu noch größerer Herrlichkeit. Und je näher das Ende rückt, umso mehr von der Substanz der zukünftigen Herrlichkeit schickt Gott ins Jetzt dieser Zeit. Amen. Wenn wir also unsere Konferenz eine neue Zeit genannt haben, was meinen wir dann damit? Wir meinen damit, dass wir glauben und dass wir spüren. Und ich habe mit Catherine am Freitag ein Interview gemacht, das wird die nächsten Tage ausgestrahlt werden auf Glory Live TV. In diesem Interview haben wir darüber gesprochen und wir haben festgestellt, dass wir beide das Gleiche empfinden. Ja, Gott ist im Begriff, eine neue Dimension der Herrlichkeit freizusetzen. Er ist im Begriff etwas, wirklich, weißt du, Gott geht so in Quantensprüngen manchmal. Weißt du, es ist eben nicht so, dass du die letzten 2000 Jahre Kirchengeschichte sagen kannst, okay, das ging einfach immer kontinuierlich gleichmäßig. Sondern es war Ausgießung an Pfingsten. Neue Ausgießung, Apostelgeschichte 4 schon wieder übrigens. Amen. Größere Herrlichkeit. Noch mehr Wunder passiert. Noch mehr Leute sich bekehrt als in Apostelgeschichte 2. Es war schon größere Herrlichkeit. Aber weißt du, seither ist Gott immer weitergegangen und je mehr der Leib Christi sich bereit gemacht hat dafür, umso mehr von der Herrlichkeit Gottes konnte er ausgießen und wird er ausgießen können. Und ich glaube, es wird kulminieren am Ende der Zeit mit der größten Ausgießung des Heiligen Geistes, die diese Welt je gesehen hat. Amen. Bist du da dabei? Halleluja. Halleluja. Und mit einer neuen Dimension der Herrlichkeit, einer neuen Dimension der Ausgießung, leitet Gott einen neuen Zeitabschnitt ein. Ja, dass du es richtig verstehst. Innerhalb des großen Zeitabschnittes des Zeitalters des Heiligen Geistes leitet er wieder einen neuen Zeitabschnitt ein. Amen. Es ist ganz interessant, das haben wir jetzt gerade, das ist speziell von Glory Life ein Zeugnis, weil das war wirklich interessant jetzt im Sommer, im Anfang Juli, da hatte ich den Eindruck, einfach zu beginnen, darüber zu sprechen, dass wir uns neu ausstrecken sollen nach einer neuen Dimension des Wirkens Gottes, nach einer neuen Ebene der Herrlichkeit, dass wir unsere Augen erheben sollen, so wie Abraham seine Augen erhoben hat, um zu sehen, ja, das Land zu sehen, das Neue, das er vor sich hat, zu sehen. Und ich hatte den Eindruck, darüber zu predigen, Anfang Juli oder Mitte Juli. Und kurz davor hatte einer unserer Mitarbeiter, der Polycarp, einen Traum gehabt. Und in diesem Traum hat er Folgendes gesehen. Er hat in diesem Traum gesehen, wie ich mit einigen unserer Angestellten und engsten Mitarbeiter zusammen war. Und wen er erkannt hatte, war der Tobi gewesen. Halleluja, einer unserer allertreuesten Mitarbeiter. Preist den Herrn. Geben wir mal an Tobi einen kräftigen Applaus. Weil ohne ihn würde hier gar nichts laufen. Ohne ihn gäbe es keinen Ton, ohne ihn gäbe es kein Licht, ohne ihn gäbe es keine Musik, ohne ihn gäbe es gar nichts. Amen. Ohne Tobi läuft nichts. Amen. Also, preis den Herrn. Halleluja. Amen. Und in dem Traum habe ich zu Tobi gesagt, das hat der Poli gesehen, habe ich zu Tobi gesagt, habe ich gesagt, hättest du dir vor 15 Jahren vorstellen können, dass wir jetzt da sind, wo wir jetzt sind und dass wir jetzt das alles erlebt haben, die letzten 15 Jahre? War so, Poli, oder? Genau, der Poli sitzt gleich hinterm Tobi, dann preist den Herrn, das passt doch. Halleluja. Und im Traum aber wusste der Poli, diese Szene, die er gesehen hat, dass es gleichzeitig ein prophetischer Flash war für einen Zeitpunkt in 15 Jahren. Also, dass er gesehen hat, praktisch von jetzt ab in 15 Jahren, werde ich Tobi genauso die Frage stellen, wie ich sie ihm jetzt stellen könnte. Und ich dachte, wow, das ist ein cooler Traum. Das baue ich gleich ein in die Predigt, die ich sowieso vorhatte. Und habe diesen Traum eingebaut und habe das erzählt in der Predigt, es war am 13.07. diesen Jahres. Und während ich gepredigt habe und da über diese 15 Jahre gesprochen habe, plötzlich ruft jemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, irgendjemand, Drea wahrscheinlich, ja, die kennt sich immer aus mit Daten, ich bin nicht so in Daten, aber Drea ruft plötzlich und sagt, genau heute, am heutigen Sonntag vor 15 Jahren hat Gott doch seinen Geist hier bei Glory Life ausgegossen und wir sind auf diese neue Ebene der Herrlichkeit gekommen. Und dann habe ich kurz nachgedacht, weil ich denke normalerweise nicht in so Jubiläen von Ausgießung, weil ich denke immer, okay, wenn man Jubiläum von Ausgießung hat, dann ist immer die Frage, was gießt Gott heute aus, wenn man immer irgendwas feiern muss, was Gott irgendwann getan hat. Aber ich habe realisiert tatsächlich am 12. Juli 2010, das war der Sonntag, an dem in einem Moment wirklich die Herrlichkeit auf ein völlig neues Level gegangen ist. Und wir hatten davor auch schon Wunder erlebt und Heilung erlebt. Aber ab diesem Moment ist es alles auf ein völlig neues Level gegangen, von kreativen Wundern, unheilbaren Krankheiten, die geheilt wurden, ungewöhnliche Wunderwerke, Zeitwunder, Totenauferweckung, was auch immer. Alles ist passiert ab diesem Moment. Und seitdem gehen wir ein Stück weit ja in dieser Herrlichkeit. Gott hat sie natürlich auch zunehmen lassen, Gott hat es wachsen lassen und so weiter. Aber das war signifikant im Geist. Weißt du, sowas kannst du nicht orchestrieren. Ich habe nicht realisiert, dass ich ausgerechnet auf den Tag, auf den Sonntag, genau 15 Jahre nach diesem Punkt predige über einen Traum. Poli wusste davon ja auch nichts von diesen 15 Jahren, solange ist er noch gar nicht bei Glory Life. Also weiß er das nicht, aber Gott spricht in dem Traum über die 15 Jahre. Hey, das kannst du nicht zusammenbringen. Und genau an dem Sonntag predige ich drüber, wo es genau 15 Jahre vom von der letzten neuen Dimension sind. Ich meine, was will Gott uns wohl sagen? Hey, mach dich bereit für eine neue Dimension der Herrlichkeit Gottes. Amen. Mach dich bereit für einen neuen Zeitabschnitt, der dadurch gekennzeichnet ist, dass Gott seinen Geist in einer nochmal nie dagewesenen, außergewöhnlichen Art und Weise ausgießt. Mach dich bereit. Halleluja. Wer ist schon bereit? Okay. Jetzt kam diese Konferenz auf uns zu, hier diese Konferenz jetzt. Und wir haben es eine neue Zeit genannt, aufgrund dessen, was wir da im Juli erlebt haben. Das war der Punkt, warum wir es eine neue Zeit genannt haben, weil Gott das so klar gesprochen hat. Und ich habe die letzten Wochen habe ich immer wieder Gott gefragt und habe gesagt, weißt du, für neue Wirksamkeiten, für neue Dimensionen gibt es meistens irgendwelche Schlüssel, ja, irgendwelche, weißt du, das ist nichts Geheimes, sondern es ist im Wort Gottes zu finden. Ja, Amen. Aber es gibt tatsächlich, ich nenne es gerne, ja, weil das so cool klingt, ich nenne es gerne Portale in Dimensionen der Herrlichkeit Gottes. Ja, wie von euch kennen Portale aus Science-Fiction-Filmen, ja? Du gehst, okay. Ich habe mal einen angeguckt, weil mich hat das interessiert mit diesen Portalen, wie das da läuft. Und es ist wirklich spannend, ja? Du gehst da, was weiß ich, auf dem Planeten XY, ist da ein Portal, ja? Irgendwo auf dem Planeten und das wissen ein paar Leute geheim. Und du gehst einfach da durch dieses Portal, durch diese unsichtbare oder mehr oder weniger sichtbare Tür. Du gehst da durch und im nächsten Moment bist du ganz woanders. Irgendwo im Sonnensystem oder nein, nicht mal das, irgendwo in der Galaxie oder im Universum oder was weiß ich wo. Du bist einfach in eine andere Dimension gebeamt, durch das Portal durch. Weißt du, und ich glaube daran, es gibt so Portale im Geist in bestimmte Wirksamkeiten hinein. Natürlich ist in jedem Portal, durch das wir gehen können als Christen, in jedem Portal steht immer Jesus. In der Mitte des Portals steht immer Jesus, weil er hat gesagt in Johannes 10, ich bin die Tür. Amen. Das heißt, in jedem Portal, durch das Gott dich führt, musst du immer Jesus sehen können, ansonsten geh nicht durch. Amen. Also ich nicht durch irgendein Science-Fiction-Portal oder irgendein esoterisches Portal, wo irgendjemand dir sagt, hier ist ein Portal und da ist ein Portal oder was. Also im Zentrum jedes Portals, jedes legalen Portals, ohne Nebenwirkungen zu genießen, ist immer Jesus. Amen. Halleluja. Aber es gibt diese Portale, die Gott uns zeigt, um in neue Ebenen und neue Dimensionen hineinzugehen. Und ich habe ihn gefragt und habe gesagt, Herr, wo ist dein Portal jetzt für diese Zeit? Wo können wir durchgehen? Gib mir etwas, wo wir durchgehen können, was wirklich berührbar ist, was klar ist, wo wir durchgehen können, um uns zu positionieren für diese neue Substanz. Und ich habe ihn gefragt und gefragt und gefragt. Und bis heute habe ich noch keine Antwort bekommen. Nein, keine Angst. Nein, er hat zu mir geredet. Halleluja. Bist du nicht froh? Ja, er hat wirklich klar zu mir geredet. Er hat gesagt, du findest das Portal in die größere Herrlichkeit für den Leib Christi in dieser Zeit. Du findest es natürlich im Wort Gottes, aber du findest es ganz genau gesagt in Jesaja 60. Du findest es in Jesaja 60. Und jetzt pass auf, du kennst natürlich diese Bibelstelle, aber ich möchte es dir heute zeigen, weißt du, ich möchte dieses Portal zeigen, durch das du durchgehen kannst, ja? Jesaja 60. Wer von euch kennt Jesaja 60? Okay, bei mir in meiner Bibel alles orange angestrichen, bedeutet alles super, ja? Alles Verheißung, ja? Alles Verheißung. Und 61 gleich mit, ja? Das ist wunderbar. Aber es war wirklich klar, Jesaja 60, 1 bis 7. Jesaja 60, 1 bis 7. Und wie heißt es da? Und da heißt es, es fängt damit an, steh auf, sei Licht. Okay, das ist schon mal gut. Steh auf, sei Licht, das ist ein Aufruf. Jetzt sagst du, ja, okay, beziehungsweise dann geht es weiter, denn dein Licht ist gekommen. Jetzt sagst du, ja, wo ist es denn? Wo ist denn mein Licht gekommen? Wo fühle ich mein Licht? Dein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Weißt du, und jetzt musst du Jesus sehen in diesem Portal. Also Jesus hat vor 2000 Jahren für dich die Tür aufgemacht, damit Jesaja 60 für jeden, der an ihn glaubt, Realität ist. Amen. Jesaja 60 ist eine messianische Prophetie auf die Zeit des neuen Bundes. Amen. Seine Prophetie auf Jesus. Und da findest du Jesus drin. Jesus steht da drin und er sagt dir, hey, steh auf, sei Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Weißt du, ich lese gleich noch weiter, aber ich sage dir schon mal, das Schlüsselwort in diesen Versen ist siehe. Siehe. Sag mal siehe. Ja, in den ersten 5 Versen kommt 3-mal das Wort siehe vor. Das heißt, Gott will, dass du etwas siehst. Gott will, dass du deine Position durch Jesus, durch das Portal Jesus hindurch siehst. Und das wiederum ist das Portal, damit seine Herrlichkeit in einer neuen Dimension in deinem Leben erscheinen kann. Die Shekina. Halleluja. Jemand hat irgendwie in Instagram gefragt, was ist denn die Shekina? Die Shekina auf Hebräisch ist einfach ein hebräisches Wort. Das heißt so viel wie das Niederlassen, das Innewohnen und es bezieht sich auf die Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Gott will seine Herrlichkeit in dir wohnen lassen. Gott will seine Herrlichkeit niederlassen, herabkommen lassen. Auch das steckt auch in dieser Wortbedeutung drin. Gott will seine Herrlichkeit in dein Leben hineinbringen. Und ich sage dir heute Morgen, der Schlüssel, dass es stärker und stärker geschieht, findest du in Jesaja 60. Der Schlüssel ist siehe. Siehe. Siehe, was sollst du sehen? Du sollst sehen, dass dein Licht gekommen ist als erstes. Mit anderen Worten, du sollst sehen heute Morgen, das ist jetzt deine Zeit. Amen. Diese neue Zeit ist nicht irgendeine Zeit, sondern es ist deine Zeit. Jetzt ist deine Zeit. Dein Licht ist gekommen. Deine Zeit ist gekommen. Amen. Halleluja. Die Zeit des Leibes Christi ist gekommen. Halleluja. Die Zeit ist erfüllt, hat Jesus schon vor 2000 Jahren gesagt. Und das Reich Gottes ist zum Greifen nahe. Ich sag dir, das war bevor er das Erlösungswerk vollbracht hat. Jetzt ist es nicht nur zum Greifen nahe, sondern jetzt ist es da. Es ist über dir. Sieh es. Sieh es. Es ist sogar in dir, aber sieh es. Sieh es. Dein Licht ist gekommen. Jetzt ist deine Zeit. Sag mal zu deinem Nachbarn, jetzt ist deine Zeit. Und dann sag noch mal zu einem anderen Nachbarn, deine Zeit ist jetzt. Okay? Halleluja. Das sollst du sehen, deine Zeit ist jetzt. Was sollst du noch sehen? Ich lese weiter. Die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das heißt mit anderen Worten, der Herr ist mehr als bereit, seine Herrlichkeit durch dich wirksam werden zu lassen jetzt in dieser Zeit. Amen. Er ist mehr als bereit. Es ist aufgegangen. Es muss nicht erst noch erbeten, erfleht oder was auch immer werden, sondern es ist über dir aufgegangen und er fordert dich auf, geh durch dieses Portal des Sehens. Sieh es, weißt du, richte dich aus. Ja, setz dich hin, auch in deiner persönlichen Zeit. Aber auch wir gemeinsam, wenn wir Lobpreis machen, lasst uns ausrichten, wenn wir Predigten hören, wenn wir Botschaften hören, lasst uns ausrichten, innerlich uns sehen. Die Shekina Gottes ist aufgegangen über unserem Leben. Sie ist schon da, weißt du. Manchmal beten Christen so lang für etwas, was eigentlich schon die ganze Zeit da ist. Hast du es gemerkt? Es gibt es in verschiedenen Bereichen, dieses Phänomen. Ja? Halleluja. Amen. Schicki, ja, preist den Herrn. Amen. Das finde ich auch schicki. Halleluja. Also, siehe, Vers 2. Denn siehe, das siehst du auch, siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Das ist nicht schwer zu sehen. Da musst du nur deine natürlichen Augen aufmachen, dann siehst du schon. Amen. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber, sag mal aber. Aber das ist das Entscheidende und das sollst du sehen. Du sollst nicht unrealistisch sein in Bezug auf deine Umgebung. Okay, da ist Finsternis, nehmen wir wahr. Aber, ja, du nimmst es wahr, aber, und jetzt ist das, worauf du dich konzentrieren sollst. Jetzt ist das, worauf du dich ausrichten sollst. Aber über dir strahlt der Herr auf. Halleluja. Und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Raka baka baka baka baka ba ba ba ba banda la ba shika ba ba ba ba ba ba ba. Halleluja. Halleluja. Ja, du kannst mal deine Hand über deinen Kopf halten und sagen, die Herrlichkeit des Herrn erscheint über mir. Shakaraka baka sanda karabasa kada da da. Also in dieser Zeit, in dieser neuen Zeit erscheint die Shekinah Gottes in einer neuen Dimension über dem Leib Christi. Und alles, was wir tun müssen, ist zu sehen im Geist. Ja, Hochdeutsch sehen. Zu sehen im Geist. Du kannst auch sehen, aber sehen ist in dem Fall das Entscheidende. Amen. Sehen. Halleluja. Du sollst es sehen. Du sollst sehen. Ja, weißt du, 2. Korinther 3, Vers 14 heißt es, das war der alte Bund. Da heißt es, denn bis auf den heutigen Tag bleibt, er spricht von den Juden, er bleibt dieselbe Decke auf der Verlesung des Alten Testaments und wird nicht aufgedeckt. Das heißt, sie können es nicht sehen, weil die Decke drüber ist. Es wird nicht aufgedeckt, weil sie nur in Christus beseitigt wird. Aber dann sagt der Vers 16, dann aber, wenn es sich, da spricht er von Israel, wenn es sich zum Herrn wendet, wird die Decke weggenommen. Wie viele von euch haben sich zum Herrn gewendet? Egal, ob du Jude bist oder Heide von Natur aus, aber du hast dich zum Herrn gewendet. Amen. Und wenn du dich zum Herrn gewendet hast, dann ist die Decke weggenommen. Und weil die Decke weggenommen ist, sagt 2. Korinther 3, 18 dann weiter, das ist die erweiterte Übersetzung, sagt er, wir alle aber, weil wir mit aufgedecktem Angesicht, die erweiterte Übersetzung sagt, kontinuierlich, ist gut, ne? Kontinuierlich die Herrlichkeit des Herrn im Wort Gottes anschauen wie in einem Spiegel. Das ist stark, weißt du? Das ist das Portal, Jesaja 60, da siehst du es, da ist es drin. Du schaust diese Herrlichkeit an, jawohl. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint über mir. Sie ist über mir aufgegangen. Mein Licht leuchtet, der Herr strahlt über mir auf. Wir kommen gleich dazu, was die Auswirkungen sind. Aber wir schauen es an wie in einem Spiegel. Deswegen, sagt er in der erweiterten Übersetzung, werden wir permanent verwandelt in sein ureigenes Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit und in immer größeren Glanz, wie es vom Herrn, der der Geist ist, geschieht. Oh, Halleluja. Wow. Zeit der Herrlichkeit. Amen. Zeit der Shekinah. Halleluja. Puh. Weißt du, dieselbe Herrlichkeit, die auf Jesus war, als er die Blinden geheilt hat, als er die Tauben geheilt hat, als er die Krüppel geheilt hat, als er Tote auferweckt hat, als er 5000 Menschen gespeist hat mit 5 Broten und 2 Fischen, als er mit einem Goldstück aus dem Maul eines Fisches im See Genezareth seine Steuern bezahlt hat. Oh, Halleluja. Preist den Herrn. Dieselbe Herrlichkeit ist jetzt auf uns. Das sagt Jesus, Johannes 17, 22. Dieselbe Herrlichkeit, Vater, hast du mir gegeben. Sie ist auf uns. Das heißt, sie ist über uns aufgegangen. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir ganz neu darüber meditieren. Ich habe die letzten 1-2 Wochen, habe ich wirklich kontinuierlich darüber meditiert, über Jesaja 60, auch in der Ich-Form. Ich habe gesagt, okay, ich stehe auf, ich bin Licht, denn mein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über mir aufgegangen. Ja, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über mir strahlt der Herr auf und seine Shekinah erscheint über mir. Shakarapasika, ba ba ba ba. Weißt du, da ist Kraft im geistlichen Säen. Das ist eine Frage der Ausrichtung. Es geht nicht nur darum, dass du dir ein Bild anschaust, sondern es geht um die Ausrichtung deines Herzens. Du gehst durch dieses Portal, durch die Ausrichtung deines Herzens. Ja, Hebräer 10, 19 heißt es, wir haben jetzt Freimütigkeit zum Zutritt in das Allerheiligste, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Und so sagt er dann auch so, lasst uns hinzutreten. Mit anderen Worten, lasst uns diesen Zugang nutzen. Lasst uns darauf ausrichten. Lasst es uns sehen. Amen. Halleluja. Stimmt, das ist ja das Bild, das wir heute haben. Halleluja. Aber es passt. Amen. Kannst du mal so machen. Wow, Halleluja. Wie sieht das aus über Livestream? Schreib mir eine E-Mail. Weißt du nicht. Okay. Schreib mir eine E-Mail und sag, du siehst gut aus. Alles gut. Halleluja. Weißt du, das Portal, um uns mit der Substanz zu verbinden, von der Haggai 2, Vers 9 sagt, dass sie größer sein wird als die frühere Herrlichkeit, dieses Portal ist offen. Und dass Gott uns das jetzt an dieser Zeit bewusst macht, ist das Zeichen dafür, dass er eine neue Zeit ausgerufen hat. Amen. Und sagt, kommt herein. Ja, lasst euch ziehen. Es gibt diesen wunderbaren Vers auch im Hohen Lied. Hohen Lied 4, Vers 1 ist es, glaube ich. Ich habe ihn irgendwo, wo die Braut betet, den König bittet und sagt, ziehe mich dir nach. Ja, ziehe mich an diesen Ort. Ziehe mich hinein in diese Dimension, ziehe mich hinein in dieses Bewusstsein der Herrlichkeit Gottes, die jetzt kommt. Ziehe mich hinein in diese Realität der Shekinah. Also damals an Pfingsten, die Leute, die gelaufen kamen, um zu sehen, was passiert ist, ja, die sind nicht gelaufen deswegen nur, weil die in Sprachen geredet haben, die Leute. Das war natürlich auch super, aber es heißt da, sie hörten ein Geräusch. In ganz Jerusalem hörten sie ein Geräusch. Das ist interessant, was war das wohl für ein Geräusch? War das, keine Ahnung, war das das Brummen eines Motors? War das ein Flugzeug? War das ein starker Wind oder was war das? Es steht nicht genau drin, was es war, aber ich glaube, ich weiß, was es war, jedenfalls dem Geist nach. Dem Geist nach war es einfach das Herabkommen der Shekinah und mit einem Moment war etwas in dieser Stadt verändert und die Leute wussten, da muss ich hin. Da muss ich hin. Amen. Und sie waren dahin gezogen. Sie waren dahin gezogen. Und genau das ist es, was Jesaja 60, Vers 3 dann weiter steht. Als die Shekinah herabgekommen ist, heißt es, und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin. Das sollst du sehen übrigens. Es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige, also Mächtige, zum Lichtglanz deines Aufgangs. Könige stehen für Nationen. Irina hat es gerade im Lobpreis davon, dass wir über unsere Nationen den Sieg Jesu ausrufen und dass wir das einnehmen für uns. Ja? Diese Nationen, diese Könige, sie kommen zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe deine Augen, hier hat es wieder, erhebe deine Augen und sieh, das ist nochmal, und sieh. Sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Mit anderen Worten, da entsteht ein Sog. Amen. Da entsteht ein Sog um die Herrlichkeit Gottes herum. 2. Korinther 3 sagt, dass die Herrlichkeit dieses neuen Bundes viel größer ist als die Herrlichkeit bei Mose. Mose, als er vom Berg kam, hatte eine Abstrahlung auf seinem Angesicht und die Leute erschraken, weil sie nicht gewohnt waren, die Herrlichkeit Gottes zu sehen. Halleluja. Da war eine Abstrahlung, die von ihm kam. Die Herrlichkeit Gottes hat über ihm aufgestrahlt. Und wenn die Herrlichkeit Gottes über dir aufstrahlt, dann wird sie auch abstrahlen. Und Paulus sagt, stärker als bei Mose. Stärker als bei Mose. Das heißt, mach dich darauf gefasst, dass Menschen zu dir kommen. Das ist interessant, jetzt kommt es mir, das passt wirklich dazu. Ich hatte heute Nacht einen Traum, ich habe es heute Morgen meiner Frau erzählt. Ich hatte heute Nacht einen Traum, ich hatte noch gedacht, was bedeutet denn das? Weil es war witzig, in diesem Traum, da waren Irina und ich waren in einer großen Wohnung, es war irgendwie eine Ferienwohnung, aber die war sehr groß, sehr schön. Und wir hatten irgendwie so Abend gegessen, irgendwie, oder waren beim Abendessen und hatten irgendwie noch zwei, drei Leute aus der Gemeinde, die irgendwie da auch, das war irgend so ein Setting, wo ganz viele auch von Glory Life und Christen und so weiter irgendwie drumherum wohnten in anderen Wohnungen und so weiter. Und wir hatten 2-3 Leute eingeladen, da zu uns, mit uns zu essen. Und im Traum dachte ich, was geht da ab? Plötzlich kamen von überall her Leute, die brachten ihr Essen mit und fingen an, sich in unserer Wohnung niederzulassen und überall zu essen und Gemeinschaft zu haben. Und ich dachte, es werden ja immer mehr, das waren 50, 60 Leute waren da in der Wohnung. Und ich dachte erst mal kurz, ja, die haben nicht mal gefragt, die kommen einfach. Halleluja. Weißt du, mach dich drauf gefasst, dass Leute zu dir kommen, sogar ohne zu fragen. Also Erweckung wird spannend, ich sag's dir. Erweckung wird spannend. Also das wird normal werden. Leute werden gezogen. Wir hatten jetzt vor 2 oder 3 Wochen hatten wir das Zeugnis vom, ich glaube der Jerome ist heute sowieso da, oder? Jerome, bist du da? Ah ja, genau, der Jerome, ja, genau. Kannst du wieder hinsetzen, ich wollte nur wissen, ob du da bist. Halleluja. Aber es ist interessant, weißt du, der Jerome ist vor 3 Wochen etwa, war eine unseres Evangelisationsteams war unterwegs und hat einem Mann, einem Obdachlosen auf der Parkbank von Jesus erzählt. Jerome war nicht gläubig, bis vor 3 Wochen nicht gläubig, nicht bei Jesus. Und sie hat einem Obdachlosen auf der Parkbank von Jesus erzählt und der Obdachlose war nicht offen für Jesus, aber sie hat ihm das Evangelium erzählt. Ja. Und war vielleicht ein bisschen frustriert, weil der nicht offen war, aber plötzlich kommt eine Stimme aus dem Gebüsch. Ach genau, so war's. Und sie hat den Obdachlosen gefragt, willst du Jesus annehmen? Und er hat gesagt, nee. Aber da kam aus dem Gebüsch eine Stimme und sagt, aber ich will's. Und das war der Jerome. Halleluja. Preis den Herrn. Und seither ist er konsequent hier bei Glory Life dabei. Das ist der Hammer. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes wirkt. Glory, mach dich auf was gefasst, du. Jetzt bei dem Firecamp für Evangelisten, das wir im Juli hier hatten, da haben sie Predigen geübt, ja, mit den Teilnehmern des Firecamps hier draußen auf dem Parkplatz, da wo die Mitarbeiterparkplätze sind, da standen da keine Autos, haben sie da einfach in kleinen Gruppen Predigen geübt. Eine Gruppe war da, 5, 6 Leute von den Evangelisten, einer hat gepredigt, das Evangelium gepredigt als Übung. Ja. Da war kein Ungläubiger in dem Kreis. Aber in dem Moment lief eine Frau vorbei, die Straße runter, hört zu und gibt ihr Leben Jesus. Amen. Halleluja. Was? Ich sag dir, mach dich drauf gefasst. Solche Dinge passieren mehr und mehr. Es ziehen Nationen zu deinem Licht hin. Und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir. Deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Weißt du, sieh im Geist in dieser Zeit deine ungläubigen Familienangehörigen, wie sie gezogen werden. Sieh die Menschen an deinem Arbeitsplatz. Sieh, wie sie gezogen werden. Vielleicht ist nicht jeder sofort bereit, Jesus anzunehmen, so wie der Obdachlose auf der Parkbank nicht bereit war, Jesus anzunehmen. Aber schon hinter der Parkbank sitzt einer, der ist bereit, Jesus anzunehmen. Halleluja. Und vielleicht verkündigst du das Evangelium dem einen und der andere nimmt es an. Amen. Aber sieh, sie kommen. Sieh, sie kommen. Dann wirst du es sehen. Das ist das dritte Mal sehen, Vers 5. Dann wirst du es sehen. Sag mal, ich sehe es. Ich sehe es, ja, sorry. Ich sehe es. Und vor Freude strahlen. Halleluja. Und dein Herz wird beben. Und weit werden. Ja, in dem Traum heute Nacht, da musste ich mein Herz weit machen, ja, für all diese Leute in meiner Wohnung. Hey. Irgendwann dachte ich, wie kriege ich die jetzt wieder raus? Dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen. Eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Okay, sie alle werden aus Saba kommen, preist den Herrn. Also er spricht von Wohlstand. Weißt du, wenn die Herrlichkeit des Herrn erscheint über dir und über der Gemeinde, dann musst du dir keine Gedanken um Finanzen zu machen. Finanzen ist ein untergeordnetes Thema. Gott kümmert sich um unsere Finanzen. Amen. Halleluja. Also Wirtschaftskrise in der Welt, Arbeitslosigkeit in der Welt ist ein untergeordnetes Thema. Gott kümmert sich um unsere Finanzen, wenn wir uns kümmern um seine Herrlichkeit. Amen. Also viele Kamele. Aber noch besser, Gold und Weihrauch. Halleluja, sagen wir, ja, das will ich doch eher. Gold und Weihrauch tragen sie. Und das ist übrigens auch gleichzeitig eine Weissagung auf die sogenannten drei Könige aus dem Morgenland. Die haben auch Gold, Weihrauch und Myrrhe getragen. Ja. Sie tragen es, weil Jesus war die Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Also haben sie es getragen. Ja. Das ist hier alles mit drin, kannst du sehen. Ja. Okay. Also sie tragen es und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Alle Schafherden von Kedar werden sich zu dir versammeln, die Widder Nebajots. Ja, das ist einfach Wohlstand. Damals war Wohlstand, waren Tiere. Ja. Halleluja. Sie werden dir zu Diensten stehen, mir zum Wohlgefallen, werden sie auf meinen Altar kommen. Und jetzt kommt der Abschluss. Und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Warum sagt er, und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen? Du solltest doch meinen, dass das Haus seiner Herrlichkeit sowieso herrlich ist. Deswegen heißt es ja das Haus der Herrlichkeit. Größere Herrlichkeit. Amen. Größere Herrlichkeit. Da hast du wieder, weißt du, hier ist das Portal zur größeren Herrlichkeit. Sieh das vor dir. Sieh das vor dir. Er wird das Haus der Herrlichkeit. Wo ist das Haus der Herrlichkeit, um es genau zu sagen? Wer ist der Tempel des Heiligen Geistes im Neuen Bund? Aha. Wir, die Gemeinde Jesu, jeder Einzelne von uns. Und er sagt, dieses Haus der Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Das heißt, ich werde es mit Herrlichkeit füllen, wie ich es nie zuvor gefüllt habe. Ich werde euch etwas zeigen. Ich werde euch eine Dimension der Herrlichkeit Gottes zeigen, wie sie noch nie da gewesen ist. Amen. Halleluja. Wenn du sagst, wow, das ist herrlich, was sich damals an Pfingsten ausgegossen hat auf die Urgemeinde, dann sage ich dir, es wird noch herrlicher sein. Wenn du denkst, es ist herrlich, wie sich damals in der Azusa Street vor gut 100 Jahren die Herrlichkeit Gottes, die Shekinah, freigesetzt hat. Ja? Und das ist wirklich herrlich. Amen. Wir hatten es in der Glory Life Schule, haben wir in den letzten Monaten öfters darüber geredet, ja? über diese manifeste Shekinah Gottes, ja? Wo sie so das wie eine Wolke gesehen haben. Ja? Wo sie, ja, das eine war die Wolke und das andere war das Feuer. Ja? Haben Sie gesehen, manifest. Ich lese es doch noch mal kurz vor. Ich hab's mitgebracht, vorsichtshalber. Einfach nur, um dir so einen Vorgeschmack zu geben. Weißt du, hier, das ist in diesem Buch, wahre Geschichten der Azusa Street. Ja, das ist von Augenzeugen der Azusa Street. Und die werden da interviewt. Und einer wird interviewt. Und mit dem hat der Interviewer gesprochen, zuerst über den Pastor der Azusa Street, der hieß William Seymour, ein Schwarzer. Ja, und er sagt hier, nachdem wir über Seymour gesprochen hatten, kamen wir logischerweise auch auf die Shekinah-Herrlichkeit zu sprechen. Als ich Bruder Anderson bat, die Shekinah-Herrlichkeit zu beschreiben, rutschte er mit leuchtendem Gesicht zur Kante seines Schaukelstuhls. War schon ein bisschen älterer Herr zu dem Zeitpunkt, ja, das war 1960 etwa. Er rutschte mit leuchtendem Gesicht zur Kante seines Schaukelstuhls. Das heißt, da ist sofort wieder was gestrahlt, weißt du? Es strahlt über dir auf, der Herr. Halleluja. Anderson sagte, es sei schwierig, die Shekinah-Herrlichkeit zu erklären, da sie nur beschrieben, aber nicht verstanden werden könne. Wenn er manchmal das Gebäude betrat, war dort etwas wie ein Leuchten. Manchmal geschah es, dass, wenn Gott zu wirken begann, eine rauchähnliche Substanz noch heller leuchtete. Man konnte durch sie, also durch diese rauchähnliche Substanz, hindurchgehen. Und manchmal war es so, als würde sie sich regelrecht durch den Raum wälzen. Weißt du, wir sprechen von anfassbarer Herrlichkeit, ja, von berührbarer Herrlichkeit. Man konnte keinen Ventilator nehmen, um sie hinauszupusten, noch konnte man sie einsammeln. Bruder Anderson gab zu, er habe es versucht, da es so greifbar aussah. Ja, einer in der Azusa Street hat versucht, die Herrlichkeit in eine Flasche zu füllen tatsächlich, ja, und hat einen Stöpsel drauf gemacht und am nächsten Tag hat er geguckt, aber war nichts. Ja. Ja, du kannst die Herrlichkeit nicht einfangen. Amen. Der Wind weht, wo er will. Du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Okay? Er erinnerte sich, dass der Nebel manchmal so dicht wurde, dass er das ganze Gebäude erfüllte. Selbst Seymour war von diesem dichten Nebel, der den Raum erfüllte, fasziniert. Es gab sogar Momente, in denen Seymour mit den Füßen mit der dicken Wolke spielte. Das ist interessant. Bruder Anderson war von der Herrlichkeit beeindruckt und beschrieb sie so, als würde ein Teil des Himmels herunterkommen. Man konnte durch sie hindurchgehen, sich in sie hineinsetzen, seine Hände hindurchgleiten lassen, sie einatmen, jedoch konnte man sie nicht einfangen. Ich drängte Bruder Anderson dann, mir von dem Feuer zu erzählen. Er sagte, es habe ausgesehen wie etwa 15 Meter hohe Flammen, die sowohl von oben aus der Luft herabkamen, als auch vom Dach nach oben schossen und sich über dem Lagerhaus trafen und vereinigten. Der junge Anderson stand dann mit offenem Mund einfach nur da. Er wusste nicht, wie er sich erklären sollte, doch war es real. Er sagte, dass der brennende Busch, den Mose beschrieb, endlich für ihn Sinn ergab. Halleluja. Also das ist die manifeste Herrlichkeit Gottes, wie sie sich damals in der Azusa Street freigesetzt hat. Und jetzt sagt Gott, positionier dich, sieh. Gott ist bereit, uns in eine neue Zeit zu führen. Und es hat zu tun mit einer neuen Substanz der Herrlichkeit. Und alles, was wir tun müssen, ist, uns in diesem Portal zu positionieren. Das heißt, zu sehen. Die Herrlichkeit des Herrn ist über uns aufgegangen. Zu sehen, der Herr strahlt über uns auf und seine Herrlichkeit erscheint über uns. Es zu sehen. Halleluja. Hans-Peter, du kannst diese Shekinah Glory Soaking Musik reintun. Ich möchte uns einfach ein paar Minuten geben, wo wir wirklich hineinsehen, wo wir hineinschauen, wirklich in diesen Raum. Weißt du, er hat es für dich, dass du es siehst. Also es ist wichtig, dass du auch zur Ruhe kommst in deinem Herzen, um es sehen zu können. Es ist wichtig, weißt du, auch bei allem hier, auch bei so Konferenzen sind wir natürlich völlig abgestört, aber weißt du, es ist auch wichtig, dass du zur Ruhe kommst, um zu sehen mit den Augen deines Herzens. Ja, um zu sehen, diese größere Herrlichkeit, die jetzt im Begriff ist, herabzukommen. Halleluja. Jeremia 33, Vers 3 heißt es, ich werde dir antworten und dir große und mächtige Dinge zeigen, die du nicht kennst. Das heißt, er führt uns jetzt in Ebenen und in Dimensionen, die wir so noch nicht gekannt haben. Bist du dafür bereit? Bist du bereit auch? Weißt du, wenn er dich in neue Dimensionen führt, dann heißt es auch, dass er dein bisheriges Denken verändert. Eine neue Substanz braucht ein neues Denken, um damit klarzukommen. Das ist wichtig zu verstehen. Also manchmal denken wir als Christen so, wir gehen da so gleichgültig damit um, mit der größeren Herrlichkeit. Wir denken, jawohl, ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und wir denken, ja, ich bleibe einfach immer der Gleiche. Und es wird einfach, die Herrlichkeit wird einfach immer größer, immer größer, immer größer, weil Gott findet mich ja toll und so weiter, was ja richtig ist und er liebt. Das haben wir gestern Abend auch gehört. Aber weißt du, die Sache ist tatsächlich die, wenn du in eine tiefere Dimension der Herrlichkeit hineingeführt wirst von Gott, dann wird er immer gleichzeitig auch dein Denken verändern, sodass du es erfassen kannst. Weil eine neue Substanz erschüttert wieder neu dein altes Denken. Amen. Ja, Jesaja 43, Vers 19 heißt es, siehe, ich wirke Neues, jetzt sprost es auf. Und dann sagt er, erkennt ihr es nicht? Weißt du, und das ist nicht einfach nur eine rhetorische Frage, sondern es ist tatsächlich die Frage, erkennen wir es? Wir erkennen es, wenn wir bereit sind. Wir erkennen es, wenn wir uns entsprechend positionieren. Und wir erkennen es, wenn wir bereit sind, unser Denken, so wie Gott es will, entsprechend umgestalten zu lassen. Also bevor wir uns positionieren, um wirklich die Shekinah in einer neuen Dimension auf uns herabkommen zu sehen, lass uns einfach erstmal kurz eine Entscheidung treffen, wenn du bereit bist, wirklich zu sagen, Herr, du darfst mein Denken verändern. Du darfst mein Denken sprengen, du darfst mein Denken verändern. Du darfst mir Dinge zeigen auch, wo ich bisher vielleicht in einer Weise gedacht habe, die vielleicht gar nicht schlecht war, aber sie ist halt einfach nicht passend für die neue Zeit, diese Denkweise. Das hat alles gut funktioniert bisher mit diesem Denken. Aber jetzt ist eine neue Zeit, also wird dein Denken nochmal verändert. Also Gott sagt nicht, die Vergangenheit ist schlecht, sondern die Vergangenheit ist gut. Aber ich sage dir auch was, Gott sagt, die Zukunft ist noch besser. Ja. Amen. Und du kommst da hinein, indem du dich verändern lässt. Du kommst da hinein, indem du dein Denken neu justieren lässt. Ich weiß nicht, wie das aussieht. Ehrlich, weißt du, ich weiß nicht. Die Sache ist die, wenn du wirklich in diese neue Dimension hineingehst, je mehr du hineingehst, umso mehr weißt du, dass du dich nicht auskennst. Und dazu musst du bereit sein, es loszulassen, weißt du? Die Sache ist die, manchmal bitten wir Gott so um noch größere Wunder, noch stärkere Wunder. Aber wenn dann tatsächlich was beginnt zu passieren, dann kriegen wir Angst. Manchmal. Wir hatten es neulich in einem unserer Gloryhäuser, ich glaube Osterburgen war das, ja, wo die Herrlichkeit Gottes sehr, sehr stark in ein Gloryhaus gekommen ist. Ja, ungefähr 30 Leute da, die Herrlichkeit Gottes ganz, ganz stark gekommen. Und alle hatten den Eindruck, wie wenn der Heilige Geist sie hochheben würde im Geist. Und sogar das Gefühl war im Raum, wie wenn sie abheben würden. Und eine Frau im Gloryhaus, für die war das so real, ich heb ab, dass sie die Hand von ihrem Mann festgehalten hat, weil sie Angst gekriegt hat, davon zu fliegen. Also das ist oft unsere erste Reaktion auf die ungewöhnlichen Werke Gottes. Die erste Reaktion ist, festhalten. Ha, es wird ungewohnt. Ja, neu ist ja wirklich neu. Neu ist ja tatsächlich neu. Neu ist ja tatsächlich anders als bisher. Deswegen die Frage, wie viele von euch sind trotzdem bereit für das Neue, das Gott tun will? Dann streck mal deine Hand aus und sag einfach mal mit mir, Vater, ich bin bereit für das Neue, das du jetzt tun möchtest. Ich gebe dir die Erlaubnis, mein Denken zu verändern. Ich gebe dir die Erlaubnis, meine Richtung zu ändern, meine Orientierung zu ändern. Ich gebe dir die Erlaubnis, meine Ängste herauszufordern, mein Fleisch herauszufordern, damit mehr von deiner Herrlichkeit in mir und durch mich sichtbar werden kann. In Jesu Namen. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt kannst du es lauter stellen, die Musik. Halleluja. Und jetzt kannst du dich positionieren. Du hast es gebetet. Jetzt kannst du dich positionieren und jetzt beginn einfach mal zu sehen. Beginn einfach mal zu sehen. Richte die Augen deines Herzens aus. Wir haben gesehen, das Portal ist in Jesaja 60. Da ist das Portal. Da steht Jesus drin jetzt. Und er lädt dich ein, durch dieses Portal zu gehen. Und vielleicht machen wir als erstes genau das, was ich vorher gesagt habe, was ich auch in den letzten Wochen ab und zu gemacht habe. Nämlich, dass wir einfach mal Jesaja 60, die ersten zwei Verse zumindest zusammen oder drei Verse zusammen in der Ich-Form einfach sprechen, uns da drin sehen, okay? Bist du da bereit dafür? Dann spreche ich es dir einfach vor und sage einfach, ich stehe auf und ich bin Licht. Denn mein Licht ist gekommen. Da können wir schon mal pausieren. Halleluja. Meine Zeit ist jetzt. Mein Licht ist gekommen. Und die Herrlichkeit des Herrn ist über mir aufgegangen. Oh. Schau mal eine Weile den Aufgang der Herrlichkeit Gottes über deinem Leben an. Den Aufgang der Shekinah. Halleluja. Halleluja. Dass da zwei Sachen gleichzeitig im Hintergrund laufen. Da stimmt was nicht. Halleluja. Danke, Jesus. Lass uns mal weiter proklamieren. Finsternis bedeckt die Erde. Dunkel die Völkerschaften. Aber über mir strahlt der Herr auf. sieh mal über dir aufstrahlen. Sein Angesicht leuchtet über dir. Das ist der aaronitische Segen. Er strahlt über dir auf. Seine Liebe strahlt über dir auf. Die Substanz des Himmels strahlt über dir auf. Du siehst es über dir aufstrahlen. Halleluja. Der Herr strahlt auf über mir. Und jetzt sag mit mir zusammen, und seine Herrlichkeit, seine Schekina, das Gewicht seiner spürbaren Herrlichkeit geht auf über mir. Wow. Jetzt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Sieh diese Herrlichkeit über dir erscheinen und über dir scheinen. Ja? Ich habe gesagt, Shekina heißt niederlassende Herrlichkeit Gottes. Also sieh sie jetzt einfach mal, wie sie sich niederlässt. Wie sie sich niederlässt über dir und in dir. Shekina heißt auch Innewohnung. Wie sie in dir Raum gewinnt. In dir sich ausbreitet. Ach, wie du diese Luft einatmest. So wie sie damals in der Azusa Street diese Wolke eingeatmet haben. So atme einfach diese Shekina ein. Halleluja. Halleluja. Dann lass uns weiter sehen. Lass uns sehen und lass uns sagen, es ziehen Nationen zu meinem Licht hin. Zu meinem Licht ziehen Nationen hin. Könige zum Lichtglanz meines Aufgangs. Sie alle kommen zu mir. Sie versammeln sich. Meine Söhne kommen. Meine Töchter werden von Ferne herbeigetragen. Ich sehe es. Ich sehe es. Wir sehen es. Als Leib Christi. In Deutschland, Österreich, Schweiz, England, Frankreich, Spanien. Jeder Nation, Australien, USA, wir sehen es. Sie ziehen zu uns. Oh. Sie ziehen zu uns, zum Licht unserer Herrlichkeit. Halleluja. Sag mit mir, ich gehe in eine neue Zeit. Ich gehe durch das Portal, in dem Jesus steht und mich lockt in diese neue Dimension. Ich sehe es. Ich sehe die größere Herrlichkeit über mir. In mir, um mich herum, von mir abstrahlen und die Menschen anziehen, wie nie zuvor. Halleluja. Halleluja. Oh, wir danken dir, Herr. sagen, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist. Oh. Jetzt lass dich einfach übernehmen. Was immer er tun will, darf er jetzt tun. Oh, er darf dich füllen, weißt du, die Wolken der Herrlichkeit dürfen hineinrollen in dein Innerstes, in dein Leben hinein. Den Flügelschlag der Engel hören. Gibt es niemanden, den er zurücklässt. Wenn du einfach nur sagst, ja, ja, Herr, ich bin dabei, ja, Herr, ich will das. Ich will das. Er lässt dich nicht zurück. Ja, er gestaltet dein Denken um, aber er lässt dich nicht zurück. Uns mehr. Yes, yes, yes, yes, yes. Ja, lass es sitzen, lass es sitzen. Lass die Herrlichkeit sitzen. Also ich glaube, dass diese neue Zeit auch eine Zeit ist, in der wir von einem Besuch der Herrlichkeit uns weiter bewegen dahin, dass wir ein Wohnort der Herrlichkeit sind. Ein Wohnort. Im Englischen kannst du das so schön sagen. It's from visitation to habitation. From visitation to habitation. Ich sage dir, der Schlüssel liegt darin, dass du in Jesaja 60 bleibst, dass du das siehst, dass du darauf ausgerichtet bist. Jeden Tag neu in deinem Leben, wir gemeinsam. Und wir werden sehen, es geht von Besuch zu dauerhafter Wohnung. Halleluja. From visitation to habitation. Halleluja. Und Gott wird dir mehr und mehr zeigen, was es bedeutet. Gott wird uns mehr und mehr Dinge zeigen, weißt du? Aber jede neue Zeit hat auch immer wieder neue Schriftstellen, die er lebendig macht. Weil in fast jeder Schriftstelle liegt so ein Portal zu einer Offenbarung oder zu einer Erkenntnis oder zu einer Dimension, zu einer Wirksamkeit der Herrlichkeit. Aber zu unterschiedlichen Zeiten macht er unterschiedliche Schriftstellen lebendig. Also erwartet es, dass Gott neue Schriftstellen dir lebendig macht in nächster Zeit. Manchmal vielleicht welche, die er vielleicht mal vor Jahren lebendig gemacht hat, die er wieder rauszieht. Und manchmal einfach ganz neue Schriftstellen, wo du sagst, das habe ich zwar schon oft gelesen, aber ich habe es noch nie gesehen. Ich habe es noch nie gesehen, was da drin ist. Ich habe es noch nie gesehen. Und er lässt es dich sehen. Das ist der Geist der Offenbarung. Der Geist der Erkenntnis. Halleluja. Die sieben Geister Gottes sind in seiner Herrlichkeit. Oh Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr. Wir danken dir für das, was du tust, Herr. Wir danken dir, dass du uns positionierst, Herr. Dass wir wirklich als Leib, Herr, in diese neue Zeit gehen, Herr. Das ist wichtig. Lass das Alte hinter dir. Das ist wichtig. Lass es los. Lass es los. Halleluja. Lass uns einmal seine Herrlichkeit wertschätzen. Lass uns wie David sein, der die Herrlichkeit Gottes wertgeschätzt hat. Also nichts war ihm so kostbar, ich habe es am Anfang gesagt, als die Herrlichkeit Gottes hereinzuholen. Und das Wort sagt tatsächlich, dass er alle 6 Schritte ein Stier und ein Mastkalb geopfert hat. Die Strecke vom Haus Obed-Edoms bis nach Jerusalem, sagen die Theologen, war etwa 12 bis 15 Kilometer. 12 bis 15 Kilometer. Es hat mich jetzt neulich, hat es mich wirklich interessiert, mich hat es echt interessiert, was hat David da eigentlich gemacht? Und ich habe es mir aufgeschrieben, ich habe es ausgerechnet. 12 bis 15 Kilometer gelten nach damaliger Rechnung als 30.000 Schritte. Alle 6 Schritte ein Stier und ein Mastkalb geopfert. Das heißt 5.000 Stiere und 5.000 Mastkälber. Ein Stier war ein Monatsgehalt wert. Mastkalb vielleicht die Hälfte. Wenn du das in Euros ausrechnest, dann kommst du drauf, ich habe es mal ausgerechnet, dann kommst du drauf, dass er mindestens 26 Millionen Euro verbrannt hat. 26 Millionen Euro verbrannt, einfach verbrannt, um die Herrlichkeit Gottes würdig reinzuholen. Ist der Hammer. Das ist der Hammer. Ich meine, unabhängig von Tierschutz und allem drum und dran, aber weißt, allein die ganze Kohle. 26 Millionen Euro hat er auf diesem Weg verbrannt. Vielleicht war es auch mehr, ich weiß es nicht, aber das war es mindestens. Ich habe mit einem niedrigen Monatsgehalt gerechnet. Aber es war es ihm wert, weißt du. Die Frage ist immer wieder, wie viel ist uns die Herrlichkeit Gottes wert? Und das bestimmt auch, wie sehr du dich ausrichtest. Weißt du, deine Entschiedenheit. Ich glaube, das war auch so ungefähr vor 15 Jahren, hat Gott zu mir gesagt, du musst eine Entscheidung treffen in deinem Leben als Christ und in deinem Dienst auch. Willst du wirklich die Herrlichkeit Gottes zur Priorität Nummer 1 in deinem Leben und in deinem Dienst machen? Und das ist ein bisschen tricky, weil weißt du, oft haben wir unbewusst andere Ziele, auch im Leib Christi. Wir haben das Ziel, dass die Gemeinde möglichst groß wird. Wir haben das Ziel, dass der Dienst möglichst bekannt wird. Wir haben dieses und jenes Ziel oder dass möglichst viel, keine Ahnung, dass einfach möglichst viel sichtbar wird hier oder da. Aber weißt du, bei der Herrlichkeit ist es tatsächlich so, wenn du die Herrlichkeit Gottes nicht zur Priorität Nummer eins machst in deinem Leben, dann wirst du nicht viel davon erleben. Weil dann werden immer andere Dinge sich davor schieben und sagen, das ist doch auch gut. Also es gibt so viele gute Dinge, die dich daran hindern, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. So viele gute Pläne, so viele gute Ideen. Ja, ich will ja den Menschen helfen, ich will ja das, ich will ja jenes. Aber weißt du, Gottes Plan, ich habe es am Anfang gesagt, Gottes Plan für Erweckung, Gottes Plan für die Expansion seines Königreiches geht immer über die Manifestation seiner Herrlichkeit. Alles andere ist oberflächlich, ist menschlich, ist letztendlich halbwegs natürlich, also halb natürlich, halb geistlich, so ein bisschen so eine Mischmasch. Aber die Herrlichkeit Gottes ist Gottes Plan, um seine Gemeinde zu expandieren. Weißt du, als die Jünger im Obersaal versammelt waren, kam die Herrlichkeit Gottes herab. Das hat die Explosion gebracht. Nicht die Evangelisationsstrategie, oh, lass uns Jerusalem in 15 Quartiere einteilen und der eine übernimmt die Straße und der andere übernimmt jene Straße und dann evangelisieren wir Jerusalem oder wir verteilen Heftchen in jedem Haus und so weiter. Das ist alles gut, verstehst du? Das ist alles gut, alles gute Sachen. Aber die Strategie Gottes ist eine Stufe drüber. Die Strategie Gottes ist seine manifeste Herrlichkeit in der Mitte der Gemeinde und alles andere wird sich daraus ergeben. So wie sehr schätzt du die Gegenwart Gottes, wie sehr schätzt du die Herrlichkeit Gottes wert? Ist es die Priorität Nummer eins oder sind Zahlen die Priorität Nummer eins? Ja, wie viele haben sich bekehrt? Ich weiß noch, vor einigen Jahren, spielt es keine Rolle wo und wie, aber auf jeden Fall habe ich selber miterlebt, wie die Herrlichkeit Gottes mächtig in eine Gemeinde gekommen ist. Und die Manifestation war extrem stark und war sehr ungewöhnlich. Und für ein paar Gottesdienste war es so ungewöhnlich, dass manche Leute in der Gemeinde dachten, oh, da kann ich ja gar keinen Ungläubigen mehr mitbringen. Kennst du sowas? Und die Folge war, dass beim Bekehrungsaufruf nicht mehr ganz so viele Leute nach vorne kamen, weil einfach manche Leute ein bisschen unsicher waren, kann ich da Leute mitbringen? Das ist übrigens ein Fehler, das zu denken. Je stärker die Herrlichkeit Gottes ist, umso mehr kannst du Leute mitbringen. Die Leute nehmen es ganz anders wahr, als du denkst. Amen. Aber es waren ein paar weniger Bekehrungen. Und dann hat die Leiterschaft entschieden und hat gesagt, das Wichtigste ist, dass Menschen zum Herrn kommen. Wir müssen das stoppen. Das ist eine andere Priorität. Ist gut, verstehst du, Seelen zu gewinnen ist gut. Menschen zu erretten ist gut, möglichst viele Menschen zu erretten ist gut. Ich will auch, dass möglichst viele Menschen sich bekehren. Wir haben jeden Sonntag Menschen, die sich bekehren. Und ich würde mir wünschen, dass sie noch mehr bekehren. Amen. Aber weißt du, du kannst nicht eine Zahl von Bekehrungen oder für eine Bekehrungszahl die Manifestation der Herrlichkeit Gottes in deiner Mitte aufgeben oder vernachlässigen. Du kannst es dir nicht leisten. Wir können, weißt du, der Leib Christi in unserer Zeit, in der wir jetzt leben, der Leib Christi kann es sich nicht mehr leisten. Wir brauchen die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen verzweifelt die Herrlichkeit Gottes. Wir brauchen nicht so sehr wie die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes ist die Antwort, weißt du, die Ausgießung des Geistes an Pfingsten, das ist die Antwort auf jede Not. Das ist auch die Antwort auf jede dämonische Macht da draußen in der Welt. Das ist die Antwort auf die Finsternis dieser Welt. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde, dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Das ist die Antwort. Amen. Und deswegen lasst uns danach ausstrecken, mehr als nach allem anderen. Amen. Seid ihr da dabei? Halleluja. Seid ihr da dabei? Wirklich? Wirklich? Halleluja. Lass uns das zur Priorität Nummer eins machen. Immer wieder neu. Und lass es uns wertschätzen. Amen. Jetzt gebe ich dir am Schluss dieser Session noch die Gelegenheit, auch diese Gegenwart, die hier ist, wertzuschätzen durch dein Opfer, durch deine Gabe, die du bringst. Wir machen ja diese Konferenzen grundsätzlich kostenlos. Das heißt, du hast keine Anmeldegebühr. Weil wir wollen einfach, dass du wirklich bewusst säst, ja, dass du bewusst sagst, okay, aus dem Herzen heraus gebe ich. Ja, das, was ich wertschätze, da werde ich auch meine Finanzen hingeben. Das, was ich wertschätze, dort werde ich auch hinsäen, weil ich erwarte, wenn ich in etwas so Wunderbares, Herrliches wie seine Gegenwart hineinsähe, ja, dann muss ich mir um die Ernte keine Gedanken machen. Amen. Dann kannst du jetzt feiern, während du gibst, weil du schon weißt, ja, eine gewaltige Ernte ist unterwegs. Amen. Weil der beste Boden, in den du säen kannst, ist seine Herrlichkeit. Und deswegen lass uns einfach ein Saatopfer einnehmen jetzt an der Stelle. Du hast, die Gelegenheit, es ist eine Gelegenheit. Ich sehe das immer so, also Gott hat mal vor einigen Jahren zu mir gesprochen, da hatten wir einige Versammlungen, bestimmte Treffen, da habe ich nie eine Sammlung eingenommen. Und weil ich wollte die Leute nicht überfordern und so weiter und irgendwie waren so Gedanken, so religiöse Gedanken. Und dann hat Gott zu mir gesprochen, hat gesagt, warum gibst du den Leuten keine Gelegenheit hineinzusäen in die Gegenwart, die ich freisetze? Gib ihnen doch einfach eine Gelegenheit. Wenn sie nicht geben wollen, dann ist es ihre Sache. Aber gib ihnen eine Gelegenheit. Weißt du, und du sollst an diesem Wochenende Gelegenheit haben zu säen und zu geben. Deswegen haben wir keine Anmeldegebühr, um solche Konferenzen zu finanzieren, weil wir wollen, dass du das vom Herzen her tust, dass du dich führen lässt vom Heiligen Geist. Und wir glauben, dass wenn du das tust, weißt du, dann wird jeder Not überfließend begegnet werden. Hier im Haus und all das, was die ganzen Konferenzen betrifft, die Unkosten und in deinem eigenen Leben. Amen. Glaubt ihr das? Okay, dann frag einfach den Heiligen Geist, Heiliger Geist, was soll ich geben, was soll ich säen? Wenn du den Betrag nicht dabei hast, den er dir zeigt, dann kannst du eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl ist und dann die eine Hälfte einfach in den Eimer reintun, die andere Hälfte nimmst du mit nach Hause und dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen. Und wenn du deine Adresse angibst, dann bekommst du auch eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres, kannst du jedenfalls in Deutschland von der Steuer absetzen. Und somit beteiligt sich der Staat auch am Bau des Hauses der größeren Herrlichkeit. Und er ist auch gesegnet. Amen. Preis den Herrn. Und wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeit, mit den eingeblendeten Möglichkeiten zu geben. Entweder per PayPal, könnt ihr es einblenden oben, per PayPal, per Kreditkarte oder per Überweisung. Einfach nutzt die Gelegenheit, einfach zu säen, so wie der Heilige Geist es dir zeigt. Gut, jetzt gehen wir die Eimer durch.